SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks. News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Das Jahr 2016 wird mir in Erinnerung bleiben als das Jahr, wo in die Elektronik wieder die Wärme und die Melodien zurückgekommen sind. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X, ich bin am Wochenende hier zuständig für die elektronisch-urbane Clubmusik. Und heute zu oben, ich habe es schon angekündigt seit ein paar Wochen, mein Best-of. Oder, um es einfach mal sehr nerdig in ein paar Zahlen auszudrücken, in den letzten 45 Wochen habe ich hier sagenhafte 1100 Neuvorstellungen präsentiert hier in der Sendung. Und seit ein paar Wochen bin ich da mal so ein bisschen am Zusammensammeln und habe gefunden, so, okay, 180 Tracks, die sind wirklich überirdisch. Also klassische Essentials, oder sprich What the fuck Tunes. Es ist so, in 3 Stunden kriege ich natürlich nicht 180 Tracks rein. Für 30 habe ich mich entschieden. Und was da genau passiert, ist ein kleines Preview bekommst du online. Und zwar auf srf.ch/mentalx. Oder kurz, es gibt Sounds, wirklich musikalische Highlights. Unter anderem vom Rüde Hagelstein, von Patrice Bäumel, vom Ron Flatter, vom Rainer Sonnenfeld, von J.H.M. Guy Gerber und noch vieles, vieles mehr. Anfangen möchte ich mit einer von denen besten Ambient-Platten oder Chill-Out von diesem Jahr, und zwar mit der Late-Night-Hell-Serie. Das Jahr ist gemischt worden von Sascha, und das ist Sascha featuring Quaver mit Rooms. Rankings und der Globus. Gerade vor 4 Wochen sind sie noch im Zürcher Superclub im Hive. Ich rede natürlich von Einmusik. Und Einmusik, die haben das ja gerade mit 3 wirklich wahnsinnigen Tracks brilliert. Ich habe mich für den neuesten entschieden, weil der ist wirklich umwerfend. Genau 4 Wochen ist er alt auf ihrem eigenen Label namens Einmusik. Naja, macht irgendwie Sinn, oder? Das ist Einmusik mit Pristin. Um diesen Track bist du einfach 2016 nicht umgekommen. Irgendwie so die Essenz von der House Music, von der zeitgenössischen House Music, das ist natürlich Who Made Who mit High and Low. Der Emmanuel Satier Remix. Für mich der beste von diesen 6 Remixes, der angefertigt worden ist, funktioniert natürlich hervorragend im Club. Ich nehme dich heute oben in diesen 3 Stunden mit auf eine Reise quer durch 2016. Meine absoluten Highlights von den Essential Tunes, das hörst du in den nächsten 2,5 Stunden. Ich bin der Mentlix, du hörst SRF ein Virus. keine Jahresbest-of-Sendung ohne den Jahresfahren. Naja, okay. Die Jahresfahren hat dieses Jahr gerade 3 Remixes gemacht, die sehr gut gewesen sind. Das hier finde ich der absolute Monster-Ding. Und zwar ist sein aktueller Remix gerade vor 2 Wochen noch released worden. Und zwar sein Remix von Boy Bianchi. Fireworks. Ist dir das schnell gegangen? Die Playlist findest du gerade neben dem Podcast, gerade nach der Sendung, auf srf.ch/mentlix. Selbstverständlich kannst du meine Best of 2016 Show dann auch heute oben noch gratis downloaden. Eben als Podcast auf srf.ch/mentlix und selbstverständlich dann auch gratis auf iTunes. Dann hast du den perfekten Sound für die Viertig, weil ich melde mich dann erst wieder in 3 Wochen zurück. Aber eben, zuerst machen wir mal die heutige Sendung und wir sind erst gerade 20 Minuten dran. Also, der Trip geht weiter. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Disco aus Israel, oder anders gesagt, es war Anfang März. Da hat der Guy J auf seinem eigenen Label seine Octavia EP released. Der Titeltrack Octavia ist dann auch sehr gut angekommen. Was aber dann wirklich der Überraschungserfolg war, das war eigentlich die B-Seite von diesem Vinyl, sprich Release mit diesem Track. Der hat wirklich in sämtliche DJ-Charts geschafft. Egal ob Tech House, ob House-DJs oder auch natürlich auch Trance-DJs. Es ist ein Monster. Sehr vielseitig. Übrigens, der Groove und der Sample hier im Hintergrund, der ist ursprünglich von 1992 von Sven Wild und Ralf Hindenbeutel, ihres Projekt Barbarella. Das nur so als eine nerdige Hintergrundinformation. Hintergrundinformationen, die dir helfen können, findest du auf srf.ch/mentlix. Mental X. Von den Essential Tunes 2016. Du hörst das Mental X Best of 2016. Und ich habe wirklich gekramt und gewühlt und gesucht. Gut, das Jahr hat er so plus minus 1100 Neuvorstellungen vorgestellt. 180 Tracks habe ich gefunden, die gehen unter der Rubrik Essential, sprich What the Fuck Tunes. Und 30 lasse ich heute oben hier laufen. Und da sind wir gerade beim spanischen Hitlieferant Nummer 1, Mark Dawson. Seit seiner ersten Nummer 2007, nämlich Beach Kisses, startet der Typ wirklich nur noch durch. Egal was macht, ob es jetzt House oder Techno ist, der Typ ist wirklich super erfolgreich zu Recht. Das ist der Dawson Remix von Nighthawk. jetzt kommt, ja, das wirst du natürlich als regelmässiger Shake Mentlix Zuhörer hier auf SRF Virus bestens kennen. Für mich sehr wahrscheinlich der Track vom Jahr. Und ich spiele noch immer sehr regelmäßig, obwohl schon Anfang März rausgekommen ist. Und zwar ist es für mich eine der grössten Überraschungen gewesen. Mark Romboy hat damals eine Ambient-Platte namens Counting Comets gemacht. Das habe ich gefunden, ist ein irrsinniger Hook. Dann hat John Digweed aus seinem Label gefunden, so, ich will ein paar Remixes anfertigen. Und zwar von niemandem anderem als einem Berliner Underground-Superstar, nämlich dem Rüde Hagelstein. Was der Rüde Hagelstein hier mit seinem Remix abgeliefert hat, das ist wirklich nur noch heftig und für mich ganz klar einer von diesen Top-Tracks 2016. Das ist Mark Romboy mit Counting Comments im Rüde Hagelstein Remix auf Bedrock Music. Die ganze Playlist findest du gerade nach der Sendung am Podcast auf srf.ch/mentlix und den Podcast bekommst du natürlich auch auf iTunes. Yeah! endlich ist er da gewesen. Der gebürtige Italiano, wohnhaft in London, Paraide, Saraceni. Neben den ganzen Superstar-Acts von der Underground Elektronika und wir haben wirklich ein paar wirkliche Superstars, wie zum Beispiel von Joris Vaughn, finde ich aber immer gerade die neuen Talente super interessant und 2016 ist in Paride Saraceni sein Jahr gewesen. Gerade zwei Top 10 Tech House Tracks hat er produziert. Einer ist Burning. Das ist mein absoluter Favorit, nämlich Fly With Me. We'll be right back. deutsche urbane Club-Elektronika muss nicht zwangsläufig aus dem Ausland kommen. Das haben wir das Jahr mehr als einmal wieder gesehen. Zum Beispiel hat der Zürcher The Definition wirklich ein paar grossartige Tracks am Start gehabt. Ich glaube, der eine Track, den habe ich auch mit oben in meine Best-of-Sendung reingelassen. Natürlich Animal Trainer und Adriatic sind international super renommiert, aber auch so ganz neue und frische Acts wie der Angelo D'Antonio oder die beiden Jungs da von Camel Fat. Hier mit einem irren, fantastischen Release, und zwar beim Koyo Suara Music, nämlich Chloe's Theme. Gut, ich bin natürlich ein riesiger Fan und ein Freund von israelischem Haus und Techno-Sounds. Sie haben aber auch ein paar wirklich monstergute Produzenten. Naja, Guy Gerber, Guy J, Guy Mansour, Chicola, Sahar Set und der Herber. Das ist der Kane, der hat jetzt erst gerade vor einem Monat sein zweites Artist-Album rausgegeben. 12 Tracks, 9 davon sind absolute Killer. Der Track jedoch, der ist schon ein halbes Jahr alt. Und zwar hat er damals im Hörn Gataneo aus Südamerika, genau gesagt nach Argentinien gegeben. Und zwar auf sein Label Sadbeats. Das ist der Kane mit meinem Lieblingstrack von ihm, den er das Jahr produziert hat, nämlich Never Lose Your Innocence. We'll be right back. Techno-Formation Underworld. Die haben dieses Jahr ein neues Mini-Album rausgegeben namens Barbara Barbara. Und, zum ehrlich zu sein, es ist total schwierig und völlig kompliziert von den Sounds. Aber der Patrice Bäumel von Compact, der hat es gerettet. Der hat einen fantastischen Remix gemacht auf seiner Balance Combination. Und zwar Bird One, das ist der Patrice Bäumel Remix. Hintergrund zu diesen Acts, wie zum Beispiel den Patrice Bäumel, kommst du natürlich auch online bei mir auf der Seite auf srf.ch/mentlex. ganz knapp 1100 Neuvorstellungen habe ich da in den letzten 45 Wochen hier in meiner Radiosendung Mentalix Electronic auf SRF ein Virus vorgestellt. Und dann, immer wenn es gegen ein Jahr geht, muss ich denken so, okay, was ist die absolute Essenz? Ich habe mich dann mal so durchgelassen die letzten paar Wochen und habe gefunden, okay, von diesen 1100 haben wir 180 wirklich Übertunes. In 3 Stunden bekomme ich aber nicht 180 Tracks rein. Somit habe ich mich für 30 entschieden, welche genau darunter sind. Ich habe wirklich noch keinen Plan, aber der hier, der junge Herr, der ist auf jeden Fall mit dabei. Bis vor kurzem ist er eigentlich so der einzige Techno-Produzent aus Finnland. Ich rede natürlich von Henry Hurtig von Sid Inc. Und er ist wirklich genial. Gerade wo ich irgendwie vor 2 Monaten in Japan gesehen bin, hat er dort ein Swamp zusammen mit dem Guy J beschaltet. Und er ist auch als DJ sonst weltweit unterwegs. Aber er bekommt Konkurrenz. Aber jemand, den er sogar sehr, sehr mag, nämlich der Jotto. Der kommt ebenfalls aus Finnland, genauer gesagt aus Helsinki. Und auch der Jotto ist heute jetzt oben mit in meinen Jahrescharts. Aber zuerst ziehen wir uns den Monster-Track vom Sid Inc. rein. Und zwar Contrite auf seinem eigenen Label, nämlich Reblock. gedacht, dass er selber Sébastien Léger doch noch mal schaffen wird, im Underground Fuß zu fassen. Er hat ja noch vor 5, 6, 7 Jahren wirklich unglaublich einen kommerzigen Short-Sound gemacht. Und dann ist es extrem ruhig geworden. Vor genau einem Jahr hat Mark Romboy gefunden, hey, ich nehme die jetzt auf mein Label Systematik und du machst einen Remix vom 96er Klassiker Let Me Take You von Van Bellen. Und dann jetzt macht wuff! Und alle grossen Underground-Labels haben uns um ihn ergriffen. Kein Wunder, er hat ja wirklich ein unglaubliches Talent. Das hier hat er für Sole gemacht auf seinem Stuttgarter Label, nämlich Parkett. Das ist der Sébastien Léger. Und zwar mit Poseidon, einer von diesen Supertunes aus dem Jahr 2016. Das ist SRF Virus. Ich bin der Mentlix. Das ist mein Best-of 2016. Und Playlisten und der Podcast von der heutigen Sendung bekommst du gerade so auf die 11. Und zwar auf srf.ch/mentlix. Und der Podcast kommt selbstverständlich dann auch auf iTunes for free. Yeah. Der Henry Seis, der Dominik Eulberg oder der begnadete Produzent Odoron Flatter. Sie alle gelten so ein bisschen als Technopoeten. Extrem eigenwillige Sounds auf einem dermaßen hohen Niveau produziert, dass einem manchmal fast das Wort versteht. Und das ist genau hier bei dieser Scheibe basiert auf Traumschallplatten. Ja, das ist das exzentrische Label, genau eben für solche Typen, wie zum Beispiel eben Dominik Eulberg. Da hat Ron Flatter die Scheibe rausgebracht, diesen Sommer. Und gerade so an der Open Air Party, so im Techno-Bereich, ist es ein riesiger Erfolg geworden. Das ist auf Traumschallplatten eine von denen, eine Sommerhymne von Ron Flatter mit der Shelby. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. kurz nach der 9 Uhr. Das ist SRF Virus. Ich bin der Mentalix. Ich bin seit über 16 Jahren zuständig am Wochenende für die elektronische urbane Clubmusik. Und in meiner letzten Sendung vor diesem Jahr, von 2016, gibt es natürlich ein Best-of. So, und jetzt gehen wir in die absolute Space-Gefilde. Und zwar zum Color Ray mit seinem unmenschlichen Remix für Lifetime. Der Color Ray ist nicht etwa ein Engländer, ein Deutscher. Oder ein Ami? Nein, er kommt aus Indien, ist einer von Braben Achari und Juicebox Label seiner Leute. Und was er hier produziert hat mit seinem Remix für Lifetime, das ist wirklich unmenschlich. Und darum einer von diesen super Tunes aus dem Jahr 2016, das ist Color Ray mit A Lifetime. plötzlich ist er da gewesen. Aus Helsinki kommt er und er ist ein legitimer Nachfolger für das Sid Inc. Gut, Sid Inc. oder eher ein richtiger Techno. Der Typ da, naja, Future Disco, im richtigen Namen heisst er Otto. Oh ja, jetzt kommt es wieder, die Fille. Yilpi Rudurula. Weil er gefunden hat, das könnte für eine internationale Karriere ein bisschen komplizierter sein, nennt er sich einfach Jotto und ist einer von denen Durchstarter, gerade so aus dem Progressive House und Trance Bereich. Above and Beyond haben das ja exklusiv auf Anjuna Deep gesigned und der Typ, von dem werden wir noch viel auch im 2017 hören. Das ist Jotto mit Cooper's Cup, einer von denen super Progressive House Tracks aus dem 2016. Oh, und von dir soll ein Festtag versüßen. Für deine private Hausparty musst du natürlich den ersten deine Nachbarn vorwarnen. Vor allem, wenn du an Weihnachten am 24.25. machst. Du kannst die heutige Sendung als Best of 2016 als Podcast downloaden auf srf.ch/menschlix und selbstverständlich auch auf iTunes. Ab der 11 ist schon der Podcast für dich gratis bereit. Yeah! House, ein Progressive Acid House, eine Sache, kommt bei mir natürlich in der Sendung auch ein Trance und Techno nicht zu kurz. Zweiteres hat natürlich eine extreme Renaissance erlebt. Ich meine gerade die Sounds zum Beispiel von Steve Talentrings oder Oliver Kolecki, die dominieren im Moment vor allem in Deutschland, gerade so gesehen die grösseren Veranstaltungen. Acts wie zum Beispiel Nicole Mudaber startet im Moment international voll durch und auch der Herr aus der Schweiz, genauer gesagt aus Genf runter, Steve Fandowski, und zwar mit seinem Remix von Rooms auf Bedrock Music. Geil! We'll be right back. Essenz von den Essential Tunes 2018 oder kurz einfach Miss Mendelix, Best of vom Jahr. Hey, ich hoffe, ich kann euch eine Freude machen. 1100 Tracks habe ich euch im 2016 neu vorgestellt. Von 180 Tracks habe ich mich entscheiden, dass das wirklich so die besten vom Jahr sind. Und reinpacken lassen habe ich halt noch 30 Stück. Aber ich glaube, mit dem können wir da durch über die Festtage. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Im nächsten Jahr, ab dem Freitag, 13. Januar, bin ich wieder für euch hier live. Ab der 7. im Studio hinter den Turntables am Mikrofon und vor allem im Studio am Moment tanzen. So, ich bedanke mich recht herzlich für eure Treue im 2016. Wir hören uns in 3 Wochen im 2017. Und dann haben wir etwas zum Feiern. Naja, was wohl? 17 Jahre Mendelix auf SRF Virus. Bis dann, alle Hintergrundinfos kriegst du auf srf.ch/Mendelix. Der Podcast ist heute oben noch parat. Ebenfalls auf srf.ch/Mendelix und auf iTunes und Play. Liste bekommst du alles spätestens ab Montag. Und jetzt Happy Holidays, schöne Festtage oder was auch immer willst du. Komm, gute Nacht, bis dann. Ciao, ciao.